Was machen die da? Sie sagen auf ihre Weise Lebewohl. Sie spielen die geächteten Melodien auf den geächteten Instrumenten. Das kann auch sein.